Eulen voll springen. Johannes Freuden voll springen. Erkannte dich mein Jesus schon. Johannes Freuden voll springen. Erkannte dich mein Jesus schon. Von der Welt zu deiner Grippe brünstig dringen. Nun dein Glaubensarm dich hält, so will mein Herz von der Welt zu deiner Krippe brünstig dringen. Nun dein Glaubensarm dich hält, so will mein Herz von dir wählt. Zu deiner Krippe brünstig dringen, nun dein Glaubensarm dich hält, so will mein Herz von dir wählt. Zu deiner Krippe brünstig dringen. Thank you.